für die nächsten 60 Minuten verantwortlich. DJ Michael in der langen Nacht des Rock'n'Roll. Und das Ganze hört ihr im offenen Kanal Berlin auf der Kabelfrequenz 92,6 MHz oder weltweit im Internet www.okb.de. Wie gesagt, jetzt geht's weiter mit Good Old Rock'n'Roll. Oh yeah! Hier ist KFLMs coole Stunde. Ich bin der Eismann. Ich pack 60 Minuten hyperscharfen Rock'n'Roll aus. Ganz cool, ganz toll, ganz super. Denn bei uns gibt's keinen schlappen Techno-Schwachsinn. Diese Stunde gehört nur dem guten alten Rock'n'Roll! Happy, make us happy, make us jump and holler, make us wish you never stop. Mr. Rock and Roll is coming to our town. Well, Mr. Rock and Roll is bringing a new sound. Make us happy, make us happy, make a jump and holler, make us wish you never stop. Mr. Rock and Roll is coming to our town. Well, Mr. Rock and Roll is bringing a new sound. Well, Mr. Rock and Roll, oh, Mr. Rock and Roll. Well, Mr. Rock. Oh, Mr. Rock'n'Roll, das war die Star Combo, veröffentlicht diese Aufnahme Mai 58 auf Skippy 102. Weiter geht's nun mit Scott Wood. Der Gute hat eine einzige Single auf den Markt geworfen und von der gibt's nun die A-Seite. Wunderbare Instrumentalaufnahme namens Chicken Rock. Thank you. Mercy, herrliches Ding hier. Scott Wood war dies und der Chicken Rock. Okay, weiter geht's hier mit etwas New Orleans Rock'n'Roll. Wenn man das diese Stadt hört, wird natürlich gleich ein Name in Verbindung damit gebracht, Fats Domino. Aber es gab unzählige andere gute Interpreten, die aus diesem Dunstkreis kamen und leider nie den Erfolg hatten. Einer von ihnen, Jimmy Beasley, und der Gute liegt jetzt auf mit einer Aufnahme aus dem Jahre 57. Wunderbarer New Orleans R&B. Hier ist Jimmy Beasley mit Once More. Come here with you, baby. Hold me in your arms. Tease me, pet me, squeeze me. Give me all your charms and once more. Once more, like you did before. Baby, please come talk to me. Tell me something nice. I need your loving, so baby, love me right. And once more, feel me once more. Once more. Mellow kisses, taste like cherry wine. Wait that you love me. I'm so glad you're mine. And once more, feel me once more. Once more. Mellow kisses, taste like cherry wine. Way that you love me, I'm so glad you're mine. And once more, feel me once more. Once more. Girl. She lives on a hill, 3 feet wide. I call her Big Lucille. She sees me coming, wants to grab my hand. She says, "Stand back, here's my love for man." She wants to love me, love me, love me, love me. She don't wanna stop, my eyes bug out, my lips to the bar. When I kiss her, she says, "Turn on the fan, you certainly are my lover man." She wants to love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me, man. She wants to love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me, man. So I love, love, love, love, love, love, love, love her all I can. She spends a lot of water when she says big ten. I know I had an order, but you got plenty more. Home in a can, she certainly lies to her lover man. She wants to love me, love me, love me, love me, love me, love, love, love, love, love, man. She wants to love me, love me, love me, love me, love me, love me, love, love, love, love, man. So I love, love, love, love, love, love, love her all I can. Hi. My name is Danny Duke, and if this ain't rockabilly, you can suck my balls. Okay, I've done my living, my time is out. I'm gonna give the girls, gonna shake us all back, 'cause I'm a cheater. Don't let it fall away. Yeah! Rockabilly at his best, das war Phil Trickwell mit I'm a Gonna Live Forever. Dafür hörten wir aus 1957 vom Ford-Label Jerry DeMar mit She Wants a Lover Man. Und den Reigen eröffnete ebenfalls eine Aufnahme aus 1957 Jimmy Beasley mit Once More. So, wir haben es genau Viertel zwei. Jo, machen wir etwas deutsches Liedgut. Baby, ich sehne mich nach dir. Deine roten Haare, deine grünen Lippen, deine schwarzen Blue Jeans, die verehlen mich. Oh, oh, happy, happy, happy baby. Oh, oh, oh, happy baby. Happy, happy, happy baby. In a minute, in a minute, molto baby. Oh, oh, oh. Baby, baby, oh, oh, oh, baby, baby, oh, baby, baby, in a minute, molto baby. Happy New Year, happy, oh, oh, oh, oh. Ja, fürs Happy New Year ist es noch etwas früh, aber habt ihr den erkannt, den alten Rock'n'Roller? Das war er, ja, war es. Ja, Freddie Quinn, wer hat das gedacht mit Happy Baby? Schönes Ding. Okay, auch die nächste Aufnahme ist dem deutschen Liedgut zuzuordnen aus 1958. Ich weiß, ich kann nicht alles haben, was ich gerne will. Und trotzdem schweigt ein Wunsch in meinem Herzen niemals still. Mary, my girl, nur dich hätte ich gern für mich. Es gibt so viele Mädchen, die schöner sind als du. Ich will sie nicht. Ich mag sie nicht, ich denke immer zu. Mary, my girl, nur dich hätte ich gern für mich. Ich kann bei Nacht nicht schlafen, ich sehne mich nach dir. Und wenn ich einmal schlafen kann, bist du im Traum bei mir. Mary, my girl, nur dich hätte ich gern für mich. Ich hätte dich so gerne ein einziges Mal geküsst, dann wüsstest du, wie wundervoll die große Liebe ist. Mary, my girl, nur dich hätte ich gern für mich. Es gibt so viele Lieder, die reisen um die Welt, doch dieses Lied, das sing ich gern, weil es mir gut gefällt. Mary, my girl, nur dich hätte ich gern für mich. Mary, my girl, nur dich hätte ich gern für mich. Im Original war das natürlich Ricky Nelson mit Poor Little Fool. Hier die Eindeutschung aus 1958. Billy Moe, Mary, my girl. Ja, und 4 Jahre später kaufte sich Billy dann einen Tiroler Hut und der Drops war gelutscht. Hello, man. What's your name? How Howdy, hootie, sapper, ticker. Hootie, hootie, hootie. Hootie, hootie, hootie. Hootie, hootie, sapper, ticker. How do you spell it, hootie, cutie? H-O-O-T-Y. S-A-P-P-E-R. Ticker, ticker, ticker, ticker. Hootie, hootie, hootie. Hootie, hootie, hootie. Hootie, hootie, sapper, ticker. Howdy, hootie, sapper, ticker. Hootie, hootie, hootie, hootie, sapper, ticker. Das war Barbara and the Boys. Wunderschöne Aufnahme. So, nächste Aufnahme geht zurück ins Jahr 1961. Hier ist Billy Adams mit... Darling, take my hand. Rusted all holes instead. That old rat that's why that demon's a thief. But it was gone, gone, gone, gone, gone, gone down the road. Yeah, the tires squealing, the engine roaring, and ever the rail on that beat up Ford. Saturday night I was driving home late, burning the rubber in a rusty old crate. Trying to keep on steady track, but a gasoline tanker was holding me back. Pulled on, I pressed down on the gas, knew I had plenty of room to pass. Halfway there I turned kind of pale, saw two of those tanks running nose to tail. Felt like I was in a hot rod race when I saw two headlights shine in my face. First time the pedal box said would go high, made it I'd never know. But I was gone, gone, gone, gone, gone, gone. I said the tires squealed and the engine roaring and everything rattled on that beat up Ford. I said the tires squealed and the engine roaring and everything rattled on that beat up Ford. Piano Rock'n'Roll vom Feinsten. Das war Carl Sonny Leyland mit Beat Up Ford und davor hörten wir Billy Adams mit Darling Take My Hand. Ein weiterer Pionier des Rock'n'Roll verstarb am 2. Juni 2008 im Alter von 79 Jahren nach einem Herzversagen. Ich rede von Bo Diddley und an ihn möchte ich jetzt erinnern mit zwei Titeln. Erstmal die Instrumentalaufnahme Congo. Und daran anschließend gleich die Nummer Back to School. In Gedenken an Big Bad Bo Diddley. viereckige Brille, viereckige Gitarre, das waren seine Erkennungsmerkmale. Bo Diddley, rest in peace, Bo. Okay, ihr hört um 13:30 immer noch den offenen Kanal Berlin mit der langen Nacht des Rock'n'Roll. Verantwortlich dafür DJ Tommy und DJ Michael, die sich hier abwechselnd die Moderation teilen. Und weiter geht's hier gleich mit Larry Birdsong. Aber 1-2 nochmal die Telefonnummer hier im Studio. Bis 6 Uhr sind wir noch vor Ort. 030 für Berlin. Dann die 464-00517. Die nächste Melodie geht zurück ins Jahr 1959. Do You Love Me? Und der Interpret ist, wie eben schon gesagt, Larry Birdsong. Viel Spaß damit. Do you love me? Do you love me? Do you need me? Do you need me? Will you be my alone? And promise not to love. I love you. Let me call you in the evening, and I'll take you to the niceties. All I ask in return, and I'm your sugar daddy. I do. I love you. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat eine tolle Idee. Mehr Zuwanderer im Fernsehen. Eine tolle Sache. Mehr Schauspielerinnen und Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund im Fernsehen. Nicht nur in XY ungelöst. Thank you. Das waren die Royal Jokers mit ihrer Instrumentalaufnahme Beatnik und davor Larry Birdsong mit der Nummer Do You Love Me aus 1959. Weiter geht's hier mit etwas Uptempo Doo-Wop aus den 50s von den Harptones. Wunderbare Nummer, wie ich finde. Ding heißt hier Gimme Some. Give me some of that true, true, true, true love that's in your heart. Give me some of that true, true, true, true love that's in your heart. If I can't have it all, just give me the biggest part. Give me some of those sweet, sweet, sweet, sweet kisses from your lips. Give me some of those sweet, sweet, sweet, sweet kisses from your lips. Honey, each time we kiss, my heart starts to have a flip. The Harptones, Gimme Some. Wunderbare Aufnahme. So kommen wir nun zu einem Interpret, der leider auch zu früh in den Rock'n'Roll-Himmel aufgenommen wurde. Ich spreche von Dorsey Burnett. Am 19. August 1979 verstarb er nur 46-jährig nach einem Herzinfarkt. Und ich habe ihn mitgebracht mit einer wunderbaren, geschmeidigen Nummer, die da heißt Here Comes That Feeling Again. War ein Riesenhit für Little Miss Dynamite, Brenda Lee. Aber hier nun die Version von Dorsey Burnett. Enjoy it! Comes that feeling again, and it ain't right. That lonely feeling that came to me last night. It hurts to see you in the arms of my friend. Here comes that lonely, lonely feeling again. Saw you last night at a drive-in way downtown. Locked in his arms, you didn't know I'd be around. Alone in my room, I remember where you've been. Here comes that lonely, lonely feeling again. I gotta be someday you're gonna know what it means to be lonesome. You're gonna want me back when I'm out of having fun. Here comes that feeling again, and it ain't right. That lonely feeling that came to me last night. It hurts to see you in the arms of my friend. Here comes that lonely, lonely feeling again, yeah. Don't you know now, baby, here comes that feeling. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hmm, yeah, what a voice, oder? Dorothy Burnett, also wunderbar. Also, wem diese Musik nicht gefällt, dem ist einfach nicht mehr zu helfen, würde ich sagen. Dorothy Burnett mit Here Comes That Feeling Again. Okay, machen wir weiter mit etwas Rock'n'Roll aus 1958. Eddie Gaines liegt nun auf. Er hat eine einzige Single veröffentlicht und genau die A-Seite davon liegt jetzt auf. Das Stück heißt Bebop Battlin' and Ball. Eddie Gaines, Bebop, Battlin' and Ball. Okay, die nächste Nummer ist ein Musikwunsch, gewünscht von Schmidtchen aus Hessisch-Lichtenau. Und der Titel geht dann geht nach Eisenach, weil ich sagen, ja, für seinen Bruder. Er wohnt in der schönen Stadt Eisenach und gewünscht hat er sich Wayne Handy mit dem Problem Child. Und ich war spontan mal so gut drauf. Und hernach dann spiele ich dann einen Titel für alle Eisenacher aus dieser schönen Stadt. Und zwar unter dem Wartburg von Lothar und den Trabanten wird es dann geben. Denn der Wartburg wurde ja seinerzeit dort zusammengeklappt. Aber erstmal Wayne Handy mit dem Problem Child vom Schmidtchen aus Hessisch-Lichtenau für seinen Bruder aus Eisenach. Also viel Spaß, Männer! I never know. Ferienzeit in Dresden, endlich fahren wir nach Rimini. 13 Staus bis nach Hof, jeder LKW-Fahrer zeigt nur doof. Mein alter Wartbursch schleicht wie noch nie. Und dann bleibt er einfach stehen und ich will nach Rimini. Unter dem Wartbursch lieg ich hier im Schweiß, unter dem Wartbursch, dabei wird mir so heiß. Unter dem Wartbursch, irgendwas ist verklemmt. Unter dem Wartbursch, Öl tropft mir auf das Hemd. Unter dem Wartbursch, Wartbursch. 60 Grad im Innenraum und der Kartoffelsalat, der kocht. Die Mutti packt die Brote aus und die Kinder schreien, klappt die das noch? Und Bibi müssen sie auch. Mein alter Wartbursch streikte noch nie. Plötzlich ist hier alles anders und ich will nach Rimini. Unter dem Wartbursch lieg ich hier in Schweiß, unter dem Wartbursch, dabei wird mir so heiß. Unter dem Wartbursch, irgendwas ist verklemmt. Unter dem Wartbursch, Öl tropft mir auf das Hemd. Unter dem Wartbursch, Wartbursch. Einfach dipscht. Jetzt ist mir der verdammte Zylinderkopfdichtung auch noch durchgebrezelt. Und ich weiß nicht, wie ich den Schraubenschlüssel drehen soll. Dresden so oder Dresden so rum. Und der ADAC kann mir auch nicht helfen. Was bleibt mir übrig? Warten! Mein alter Wartbursch streikte noch nie. Und jetzt steh ich so verhüpft und ich würd so gern noch im Mini. Unter dem Wartbursch lieg ich hier in Schweiß. Unter dem Wartbursch, dabei wird mir so heiß. Unter dem Wartbursch, oben brennt er grad ab. Unter dem Wartbursch, ich mach langsam schlapp. Unter dem Wartbursch, Wartbursch. More music, more of it for you. Swingin' that's going round. Stay tuned or you miss that happy sound. More music, more often for you. Oh baby, that's what I like. Now, yeah, I feel in love. Yeah, better. waren die Mannenum John Lewis. Ergo handelt sich hier um eine Aufnahme von den Rimshots. I Fell in Love. Und der gute John Lewis hat auch mal mit Mac Curtis ein geniales Duett eingesungen. Und genau dieses möchte ich jetzt hier spielen. Also der alte 50s Rocker Mac Curtis Duett mit John Lewis am Piano. Und Gesang natürlich mit dabei. Die Nummer heißt einfach nur Frantic. Also Leute, dreht die Fuchsfänger auf. Es lohnt sich. Yeah, Frantic, der Name war Programm. Mac Curtis und John Lewis. So, gleich wird der Tommy wieder übernehmen. Und so lange möchte ich noch zwei Melodien spielen aus dem Jahre 59. Zuerst gibt es hier George Ritchie vom Smart Label, But in a Million Years heißt die Aufnahme. Und dann anschließend noch eine Instrumentalaufnahme von Andy Dio, die da heißt Satellite. Viel Spaß nun mit dem Tommy und den Heroes of Rock'n'Roll und wir hören uns dann gegen 3 Uhr wieder hier im offenen Kanal Berlin bei der langen Nacht des Rock'n'Roll. Well, what if my lover shouldn't be? What if my lover should go? How would my heart understand it? Heaven would only know. Oh, I'd lose myself in my memories. Yeah, I drown myself in my tears. Well, maybe I can forget, but in a million years. Whoa, if she told me that she loved me and but no one else would love me, that would make me whoa, so glad. But if she told me that tomorrow she would leave me in my sorrow, that would make me whoa, so sad. What if my lover should tell me that she no longer cared about me? Well, what if my lover should tell me to jump in the deep? See, whoa, I'd lose myself in my memories. Yeah, I'd drown myself in my tears. Well, maybe I can forget, but in a million years. That would make me oh, so glad, buddy. But if she told me that tomorrow she would leave me in my sorrow, that would make me oh so sad. What if I'd seen my lover when she should have been home asleep? It's all gonna come back to her, 'cause what she sold she's bound to reap. Whoa, I'd lose myself in my memories. Yeah, I'd drown myself in my tears. Well, maybe I can forget it, but in a million years. Hi, this is Andy Dio. If you aren't hip, then shut off your radio, because it's time for the Big Daddy Nightnik, Babalu, to cool off the killer cycles.